Herzlich willkommen. Wir sind zurück mit einem neuen Podcast bei Fortsetzung.tv. Die Game of Thrones Wochen sind vorbei und pünktlich melde ich mich auch wieder zurück. Ich habe euch ja die letzten Wochen da alleine machen lassen. Ist, glaube ich, ganz gut gelaufen. Ihr habt das ganz gut hinbekommen. Ich habe keine Ahnung von dem Thema gehabt. Deswegen sprechen wir heute mal in kompakter Form über eine komplette Staffel mit 13 Folgen, und zwar die vierte Staffel ist es doch schon von Orange is the New Black, vor ein paar Wochen auf Netflix veröffentlicht. Mein Name ist Markus Kerzinowski, ich begrüße dazu Harry List in Wien. Hallo Harry. Hallo, ich bin auch ein bisschen fertig von den 3 Stunden Game of Thrones gestern, aber es geht. Ich bin schon wieder fit, halbwegs Na zum denn. Podcasten. Immer bereit. Ja, wir haben eine Serie hier oder Staffel uns vorgenommen, die ja mindestens so viele Stammdarsteller hat wie Game of Thrones. Mit dem Oder was? Unterschied, dass dort niemand stirbt. Doch Und einer stirbt diesmal. diesmal. Oh, wir müssen auch ankündigen, Spoiler-Alarm. Wir Ja, komm. spoilern natürlich gnadenlos alles weg, weil das ist ja hier eine Binge-Watching-Serie und wir sind ja eigentlich schon spät dran. Ich glaube, was ist es jetzt, 12 Tage oder 13 Tage, Ja, nachdem es veröffentlicht wurde? eine Ewigkeit schon Das wieder. ist ja eigentlich in Netflix Abständen gemessen, ist das ja eigentlich schon eine Dekade, eine Epoche. Also Ja. da gehen wir davon aus, dass jeder das natürlich alle Folgen schon gesehen hat. Deswegen wird hier keine Rücksicht auf Nachzügler genommen. Und so ein Ja. Podcast wird ja nicht schlecht, also und man kann ihn sicher jederzeit anhören. Das Internet vergisst nicht. Ich habe nicht nachgezählt, aber wir haben, glaube ich, ungefähr jetzt inzwischen 20 Darsteller, die in den Maincast befördert wurden. Und dann, wenn ich mir hier diesen Wikipedia-Eintrag angucke, haben wir noch ungefähr, na gut, das sind jetzt die, die in allen 4 Staffeln eine größere Rolle hatten, aber das sind so ungefähr nochmal 40 Leute im Recurring Cast. Also irgendwie faszinierend. Sie schaffen es ja dann doch immer, dass jede Figur zumindest in einer Folge eine etwas größere Rolle spielt oder halt so doch irgendwie zu ihren Ehren kommt. Also ich glaube, mit so ein, zwei Ausnahmen. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, wer ist überhaupt Flacca Gonzales? Sie steht zwar beim Maincast, aber ich glaube, die kam in der ganzen Staffel überhaupt nur mal 5 Minuten vor. Die hatte doch bitte in. Die hatte eine eigene Rückblende in Nee, der das war dritten Staffel. Blanca. Also Flacca ist, glaube ich, die Nein, diese, die. Blanke hatte in dieser Staffel ihre Rückblende. Das ist die mit der zusammengewachsenen Augenbraue. Aber Flacca ist das Emo-Mädchen mit den. Mit der Ja, Tränen, die sich immer aufmalt. genau. Das, Ja. die hatte in der dritten Staffel ihre Rückblende, wo sie ihre Mutter war Schneiderin und sie hatte also Talent fürs Schneidern und dann gab es ja diesen komischen Auswahltest, um den sie da gefaked haben, um den Mädels diesen neuen Job zu geben als Unterhosenfabrikanten. Aber das ist ja Und jetzt da. schon über ein Jahr her. Da kannst du doch nicht ernsthaft erwarten, dass ich mich da noch dran erinnere. Ich kann mich noch daran erinnern, ich bin bestens informiert. Aber in dieser Staffel hatte die doch maximal 5 Minuten Screentime. Das stimmt. Aber auch zum Beispiel, wen habe ich mir da aufgeschrieben? Piper hatte ja auch viel weniger Ja, Screentime zum und das war Glück. auch gut so. Genau. Da scheint auch weitestgehende Auch Einigkeit zu herrschen. Red hatte weniger, dann ein paar hatten sie ja abgeschoben in die Sicherheitsverwahrung. Das heißt, die hatten automatisch weniger. Und dafür haben andere mehr Raum bekommen. Ne? Ist Dafür gab okay. es halt manche Figuren, die gar nicht zum Maincast gehören, die aber wesentlich mehr Screentime hatten, also zum Beispiel diese Maria. Das war ja eigentlich fast schon eine der 5 Hauptfiguren dieser Staffel, aber die taucht, glaube ich, auch nur Genau. unter Recurring Castern auf. Aber die hatte in den Staffeln davor relativ wenig. Also ich Ja. kann mich an eine prägnante Szene erinnern. Das war das, wo ihr Freund gesagt hat, er möchte das Kind nicht mehr vorbeibringen. Das war halt so ein kleiner emotionaler Moment, wo sie auffällig wurde. Und dann hat sie ein bisschen war sie ein bisschen depressiv, kann ich mich erinnern. Aber dann hat sie halt so eine in dieser großen Gruppe der Ja, jetzt nichts Latinas, Falsches sagen, was ist politisch korrekt? der Damen aus dem Ich glaube, lateinamerikanischen Latinas Raum. geht, ja. Ich habe auch diesmal erst erfahren, ich dachte immer, das wären alles Mexikanerinnen, ich in meiner völligen Ignoranz, dass das ja irgendwie drei verschiedene Nationalitäten sind. Irgendwie die Puerto Ricanerinnen, die, was waren, wo kamen die anderen her? Die aus der Aus der Dominikanischen Dominikanischen, Republik. ja. Also ich glaube, Mexikanerinnen gibt es gar keine. Ist jetzt irgendwer wirklich Mexikanerin? Ich glaube nicht. Also man lernt auch nach über 50 Folgen immer noch wieder was dazu. Ja, ich dachte mir, wir gehen vielleicht die großen Handlungsstränge mal so der Reihe nach durch, um uns nicht völlig zu verzetteln. Haupthandlungsstrang war meiner Meinung nach eigentlich dieser ganze Konflikt, der durch die Privatisierung des Gefängnisses, was ja in der letzten Staffel schon seinen Anfang nahm, sich ergab. Also die alten Wärter werden ja, die sind ja weitestgehend, ich weiß gar nicht, sind die freiwillig gegangen, sind die rausgeworfen worden? Na, die hatten ja, die wollten, hatten ja alle protestiert Genau, die wollten und ja die mehr sind ja Geld. genau in dem Moment, wo sie die Arbeit niedergelegt haben, gab es ja diesen Massenausbruch an den mit Badeausflug in der letzten Staffel. Und das ist ja auch diese, wir sehen ja O'Neill, den großen Dicken und seine Freundin Belle, sehen wir ja noch ganz am Anfang kurz, aber die kommen dann nachher gar nicht mehr vor und das ist ein bisschen schade, weil die Na, die beiden eine noch mal in so einer kurzen oder sie regelt dann plötzlich den Verkehr. genau, und den Glatzkopf sehen wir noch als Kellner oder nicht einmal als Kellner, sondern als Tellerabräumer als Joe Caputo in ein Restaurant geht. Ja. Und da gibt es auch dieses, er will ihm quasi Geld zustecken und er lässt das aber nicht zu, weil er ihm halt die Schuld gibt, dass er den Job verloren hat und dann sagt Caputo, nein, eigentlich, du hast die Arbeit niedergelegt, sinnloserweise und das war nicht nötig. Also da kann man, glaube ich, groß diskutieren über das Arbeitsrecht, das hier zur Anwendung kommt und über diese amerikanische Auslegung von Arbeitsrecht. Und wenn du sagst, ja, der große Handlungsstrang, finde ich, ist es nicht. Die Privatisierung, ich finde, die Privatisierung ist dieses. Es ist der Käfig, haha. Es ist irgendwie das Gerüst, in dem die ganze Handlung stattfindet. Und es ist immer auch ein bisschen eine treibende Kraft, weil die meisten Dinge, die passieren oder die Handlung voranbringen, sind ja durch ihre Umstände bedingt. Und diese Umstände sind halt eben Kosteneinsparungen, schlechtes Essen, schlechte. Na, war völlig unausgebildete und unmotivierte Genau. Wärter. Genau. Ja, und wir haben ja diesen Konflikt eigentlich auch zwischen Caputo und dieser MMC, heißt ja diese Betreiberfirma. Das zieht sich ja eigentlich auch durch die ganze Folge. Nachdem er ja jetzt, also er wird ja am Anfang gefördert, nachdem dieser andere Typ, wie hieß er, Donny oder so, Danny, Danny, der Sohn vom Chef. ist ja verschwunden. Hat, glaube ich, hingeworfen, weil er die Zustände nicht mehr tragbar fand und jetzt ist Das war nicht, Caputo. der war sehr merkwürdig. Der hatte ja am Anfang der dritten Staffel, als er eingeführt wurde, war er irgendwie so total desinteressiert und halt ein bisschen. Er war nicht einmal der besonders kalte Kostensparer, sondern war halt so ein bisschen desinteressiert und hat halt einfach Dinge gemacht. Und dann hat er irgendwie einen moralischen bekommen am Schluss. Und das fand ich jetzt nicht so besonders toll gemacht. Und dann in dieser Staffel taucht er halt wirklich Whistleblower. als Whistleblower und als Blogger auf. Nein, er ist nicht der Whistleblower, der Joe betätigt sich ja dann Ja, irgendwann als Whistleblower. stimmt. Er ist der anklagende Blogger, der das jetzt macht. Der aus seiner Erfahrung heraus. Und auch, ja, die Rolle war halt gut, dass es sie gibt. Und es gibt ja auch ganz viele, die das. Man muss ja darüber reden, dass das diese Verwahrungsindustrie in den USA ist halt ja, die ist halt besonders menschenverachtend. Und da sehen wir halt, am Schluss gibt es dann halt Tote, ne? Wie sie damit mit diesem Tod umgehen, das ist ja unfassbar, unfassbar deprimierend. Ist ja wirklich, der ist ja noch untertrieben, ja. Wie sie da versuchen, ihr alles Mögliche anzudichten. Und dann haben sie aber die einzige Insassin erwischt, die wirklich, wirklich Also auch noch reiche, gebildete Eltern und Ja, ihr als Milit, eure ja. Vater ist Hochschulprofessor und so Nein, und der Vater ist General. Der ist ah beim ja, richtig. Militär Und ganz hoch. sie hatte immer die besten Noten und es gibt eigentlich überhaupt nichts Ja. Negatives, Und was auch im sie Gefängnis daraus auskramen unauffällig. kann. Ihre Akte ist sauber. Und das ist halt wirklich so, das hast du halt auch dieses amerikanische Justizsystem. Ja? Da ist jemand ermordet worden. Und irgendjemand muss jetzt plötzlich die Schuld tragen. Und natürlich will die Firma will jetzt kein Geld zahlen. Erste Frage ist die Insassen schuld. Zweite Frage ist der Wärter schuld. Und die beiden sind definitiv nicht schuld. Also in meiner Ansicht, in meiner moralischen Ansicht. Sondern es war halt wirklich eine Arschsituation. Du könntest auch Crazy Eyes eine Mitschuld geben, weil sie ja auch. Ich habe mir die Szene extra nochmal angeschaut. Die übrigens, ich fand die auch schlecht inszeniert. Oh, und das war doch gerade die Szene, die Matthew Weiner, Die Folge, die Matthew Weiner gemacht hat, ja, ja. die Folge. Und ich habe so ein Interview gelesen, wo mit Matthew Weiner über die Inszenierung dieser Folge, und da hat er eigentlich das halbe Interview nur über diese eine Szene Ja. gesprochen. Das wäre ja so die große Schlüsselszene gewesen Das stimmt und schon. wie schwierig das war mit dem kompletten Cast und wie gut das vorbereitet werden musste und so. Jetzt kritisierst du ausgerechnet diese Szene. Nein, ich kritisiere nicht die Szene in ihrer Existenz und ich kritisiere sie nicht in ihrem Impact, den sie hat auf die Figuren und auf uns Zuschauer und auf die weitere Handlung. Ich kritisiere, wie sie gemacht wurde. Also diese, ich habe jetzt nicht biologisch erkennen können, wo sie da erdrückt wird oder so. Also das war einfach wie gesagt, sehr merkwürdig inszeniert. Und ja. Haben wir eigentlich erwähnt, wer überhaupt erdrückt wird? Noch nicht. Aber wer hier jetzt mithört, weiß es ja eh, dass es die Posey Posey. Washington. Posey, ein Ja, und französischer das, aber Name. dieser Todesfall basiert ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auf einem tatsächlichen Ereignis in den USA. Ich weiß nicht, war das dieser Fall, der auch in dem Film Food Rail Station da verarbeitet wird? Oder gibt es noch einen anderen Fall? Ja, das war doch auch eine Geschichte, wo jemand, also ein Afroamerikaner, der eigentlich sich überhaupt nicht zu Schulden hat kommen lassen, auf dem Bahnsteig irgendwie aus der U-Bahn gezerrt und dann von den Polizisten so halt auf den Boden gedrückt wurde, dass er dann irgendwie nicht mehr atmen konnte und dann daran gestorben Mir ist. fallen allein aus den letzten 10 Jahren, glaube ich, drei oder vier österreichische Fälle auch noch ein. In allen möglichen Situationen wirklich Leute, die einfach nur in der U-Bahn saßen und nur weil sie schwarz waren, dafür quasi nicht verhaftet wurden, aber zumindest fixiert wurden und verletzt wurden und dann halt auch Schubhäftlinge, die massiv gewalttätig behandelt wurden und auch zu Tode gekommen sind. Also da gibt es einige Fälle auf der ganzen Welt und in den USA diese ganze Black Lives Matter-Diskussion und Initiative, die jetzt gerade am Köcheln ist, da geht es ja um genau diese Dinge. Dass es einfach immer oder sehr oft die afroamerikanische Bevölkerung betrifft und Personen aus dieser Gruppe betrifft, weil die einfach den größten Anteil der Gefängnisinsassen stellen und da einfach ein gewisses System gegen sie arbeitet. Und auf der anderen Seite diejenigen, die dann in diese Situationen kommen, statistisch auch zu einem Großteil immer weiß sind. Und das haben wir hier genauso gehabt. Wir hatten eine Arschsituation, für die die beiden Betroffenen, nämlich der unausgebildete Wärter, von dem wir ja auch noch Backstory haben, das heißt, wir wissen ja über den auch relativ viel. Und er ist ja eigentlich einer der Guten, die ihn auch immer so versuchen, moralisch zu handeln und Genau. eigentlich sehr, so sehr menschlich mit den Insassinnen umgeht und so. Weil wenn der große Piscatella, Piscatella with an S. der neue Chef, Der ist ja, Captain of the der ist zu Guards. professionell, dem wäre das nicht passiert, aber dieser eine andere super sadistische da, der die Crazy Eyes und gegen die Maureen heißt sie, glaube ich, kämpfen hat lassen, also der hätte das vielleicht absichtlich gemacht. Aber es trifft eben genau den einen sympathischen oder halt noch nicht komplett moralisch verrohten jungen 20-Jährigen, ja, der gerade erst von der Highschool gekommen ist. Und wir sehen das ja auch, dass er wirklich erst der gerade eigentlich nur in diesem Job gelandet ist, weil er sich als Eisverkäufer so dumm oder immer den genau, attraktiven ja. jungen Mädels das Eis gratis geschenkt hat. Und das ist aber auch die Leute, die du bekommst mit dieser Einstellung von Betriebsführung. Wenn du sagst, du willst immer nur Kosten sparen, dann kannst du nur die billigen Leute anstellen. Und die billigen Leute sind Leute ohne Ausbildung. Und Ausbildung heißt nicht nur körperliche Ausbildung, wie gehe ich mit Leuten um, auch in Bedrohungsszenarien, wie agiere ich. Und ich meine, diese ganze Situation mit dieser, sie stellen sie auf den Tisch und all diese Dinge, die da, wo sie versuchen, die Situationen unter Kontrolle zu haben, die ganze Staffel lang, das ist ja katastrophal. Und das, ist ja das oft meiste auch einfach so ein Sadismus, dann, der dann genau. teilweise sehr so weit führt, dass dann Häftlinge gezwungen werden, irgendwelche Mäusebabys runterzuschlucken. Und ja gut, also, das war ja wirklich, das war ja aber Sadismus außerhalb des Gefängnisses. Also das war ja nein, das war auf dem Gefängnisgelände. Das war ja, das waren diese Baracken, diese, wo die Wärter da genau. wohnen. Aber ich meine, das ist ja sowieso ein bisschen sehr. Da siehst du halt, dass das kein Hochsicherheitsgefängnis und dass das alles keine Schwerverbrecher sind oder nicht, zumindest nicht so eingestuft sind, dass das so ein relativ lascher Vollzug, oder eine, nicht lasch, aber so eine geringe Stufe von Vollzug ist, dass das überhaupt möglich jeder, ist. Dass die also ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Das macht ja wirklich jeder in diesem Gefängnis, was er will. Das geht so weit, dass ein Wärter umgebracht wird und das eine Staffel lang überhaupt keiner merkt von dem restlichen Na, aber Personal. Das, Moment. Der Wärter, der umgebracht wurde, ist ja erst 2 Tage vorher quasi aufgetaucht, wenn ja, überhaupt. Aber da gibt es doch Personalakten, Dienstpläne. Ja, aber die waren ja gefälscht, weil er ja selber Teil dieses Mafia-Netzwerks war. Und er ist genau zu dem Moment, in dem Moment umgebracht worden, wo alle anderen Wärter weggegangen sind. Und man hat halt angenommen, er ist einer von denen, die weggegangen sind. Was ja, natürlich trotzdem heißt, wenn ich herausfinden will, wer das ist, dann rufe ich alle an, die in den letzten 10 Jahren hier gearbeitet haben. Und schau mal, wer davon das Telefon abhebt und wer nicht. Also ich meine, so hätte man relativ schnell herausfinden können, ja, wer das ist. Das war irgendwie ein bisschen sehr bequem von den ja. Autoren. Also, naja. Ja, ich finde eigentlich diese Systemkritik, die war ja in der letzten Staffel auch schon drin. Diesmal stärker meiner Meinung nach. Fand ich auch sehr gut, dass sich das so wie ein roter Faden durch die Staffel gezogen hat. Dass man halt wirklich mal sieht, wozu das dann führt, wenn man alles privatisieren will. Wie du schon gesagt hast, diese völlig absurden Taktierereien dann hinterher, als dieser Todesfall schon passiert ist, dann von dieser Geschäftsleitung, die dann da erst 2 Tage später überhaupt die Polizei anruft. Und es war ja wirklich alles ganz schrecklich. Wir haben ja dann noch diese Figur der Linda, mit der Caputo dann was anfängt, die eigentlich ja so ein bisschen Comic Relief ja auch ist. Aber die hat so eigentlich 100% diese Corporate-Meinung vertritt und sich überhaupt keine Gedanken macht, dass es da ja auch irgendwie um Schutzbefohlene geht und halt um Menschen, die ihnen da anvertraut sind, wo dann irgendwann gegen Ende der Staffel rauskommt, dass sie überhaupt noch nie ein Gefängnis von ihnen gesehen hat und genau. so. Also. Und es geht ja nicht nur, dass sie keinerlei Respekt vor menschlichem Leben haben. Allein diese Anwälte, die Anwälte reden. Als wäre da, die könnten genauso gut für IKEA arbeiten und irgendjemand hätte so ein großes Regal umgestoßen und sie suchen jetzt jemanden, dem sie den Schaden anhängen können von dem Materialwert von 3000 Euro, der auf diesem Regal oben lag oder sowas. Das ist eigentlich genau die gleiche Diskussion. Ja? Da hat jemand den Gabelstapler nicht gewartet oder sowas. Ja? Und das ist einfach dieses Perverse und Absurde an dieser Situation. Hier geht es um Menschen, aber in Wahrheit werden hier Akten verwahrt und diese Akten sind halt zufällig noch die sind auch noch in Persona irgendwie da anwesend. Mit Bedürfnissen, ja. Möglichst billig durchgefüttert ja. werden. Ich meine, bitte allein, dass sie ihnen, das sind Frauen, die dann noch spezielle medizinische Bedürfnisse haben und hygienische Bedürfnisse haben und dann müssen die sich ihre Tampons selber kaufen und was kostet eine Schachtel? Und selber $5 oder sowas? Oder ich glaube, es waren sogar $10. Oder $10, genau, in diesem Gefängnisshop und auch alle anderen diese Dinge und dann müssen sie aber arbeiten und kriegen dann 10 Cent die Stunde oder sowas. Ja. Also das ist ja, stell dir das mal vor. Das heißt, du arbeitest einen Monat, damit du dir die Packung kaufen kannst am Ende des Monats, die du brauchst. Ja, also das ist einfach absolut, absolut pervers. Und natürlich sind das Verbrecher und natürlich, das sagt ja auch der Piscatella, vergesst's nicht, ihr seid Criminals. Und man muss halt wirklich sagen, dass jemand wie Healy immer wieder diese Grenze überschreitet und mit ihnen zu menschlich umgeht. Oder nicht zu menschlich, das war jetzt schlecht formuliert, Entschuldigung, dass er diese Grenze zwischen, ich bin derjenige, der dich, der hier eine Dienstleistung unter Anführungszeichen an dir vollbringt und du bist derjenige, der diese Dienstleistung bekommt und diese Grenze einfach sehr oft überschreitet. Und da ist Piscatella ist halt derjenige, der es absolut nicht tut. Na, obwohl, das scheint ja irgendwas in seiner Vergangenheit, als er noch in diesem Hochsicherheitsgefängnis für Männer gearbeitet hat, scheint er ja übergriffig geworden zu sein. Da kommt doch, hat Caputo doch da irgendwas in seiner Personalakte gefunden. Weil Piscatella outet sich ja zwischendurch mal als homosexuell und dann kommt, glaube ich, in der letzten Folge so eine Anspielung, so, ich weiß, warum sie dieses Männergefängnis da verlassen mussten und so. Da sind wir halt, also, da bin ich halt zurückgeworfen in meine Lieblingsserie unter Anführungszeichen aus. Und wenn dann ein jemand mit Sadismus und der dann beginnt, schwächere Gefangene eventuell sogar noch zu vergewaltigen, aus seiner Position des Wärters heraus, das ist halt dann schon noch besonders heftig. Ne? Also weil wir das ja hier auch schon hatten in der letzten Staffel. Ne? Genau, aber hier geht es ja dann noch einmal es ist das Gleiche. Ja, Blödsinn, es ist das Gleiche. Ja. Und wer hier jetzt, wem das schon zu grausam ist, der darf, muss halt wirklich die Hände weglassen von Oz. Ne? Das sage ich gleich dazu. Oz hat mir damals ein paar schlechte Träume verschafft. Das ist wirklich grausam und wirklich aber auch nicht jetzt so fern der Realität. Ich hätte ja gern diese spanische Frauengefängnisserie weitergeguckt, die gerade irgendwo bei Channel 4, glaube ich, oder BBC 4, keine Ahnung, gerade irgendwo läuft. Also habe ich leider keine Quelle mehr gefunden. Das wurde angekündigt, das ist wie Orange is the New Black, nur mit mehr Sex und Gewalt. Dachte ich erst, was, noch mehr Sex? Na gut, Gewalt kann man noch ein bisschen gebrauchen. Okay, wir haben auch noch diesen Gang War, habe ich das jetzt mal genannt, der sich hier ausbreitet zwischen den Latinas und den weißen Insassinnen. Die ja jetzt erst auftauchen, weil die gab es ja alle vorher nicht. Ne? Die sind alle... Die Weißen? Die Aryan Sisterhood, nenne ich sie. Ach so, das gab es ja vorher nicht. Die sind ja erst mit diesem neuen Schwung gekommen. Und, diese beiden Nazi-Frauen. Genau, und diese eine mit den längeren Haaren, die da... sehr, sehr schnell sich quasi, die glaube ich am Anfang relativ normalo war und sich dann irgendwie dazu angeschlossen hat. Und Piper gründet ja unabsichtlich die Aryan Sisterhood. Weil sie eigentlich nur die Maria und ihre Latina-Freundinnen aus dem Unterwäschegeschäft wieder verdrängen will. Ja. Da kommt sie sich ein bisschen zu hart vor und fliegt dann auch auf die Fresse. Da fand ich auch die ganze Charakterentwicklung nicht gut. Das ging irgendwie so über anderthalb Folgen, war das so hoppla die hopp. Am Anfang war Piper jetzt plötzlich so die harte Gangsterbraut, hat sich irgendwie so gefühlt, als wenn sie da jetzt, oder die anderen Insassinnen haben sich ja teilweise ihr gegenüber auch so verhalten, dass sie ihr bei der Essensausgabe den Vortritt gelassen haben und so, als wenn sie jetzt wahnsinnig gefährlich wäre. Und dann gründet sie da, weil sie halt die Maria aus dem Geschäft verdrängen will, versammelt sie dann so ein paar weiße Insassinnen um sich. Am Ende der Folge haben die dann plötzlich schon eine Nazi-Bewegung gegründet oder irgendwie White Pride-Bewegung. Und dann merkt Piper plötzlich, was sie angerichtet hat. Und dann ist sie plötzlich wieder so eigentlich 360 Grad gedreht. Also das war irgendwie keine gute Charakter, war nicht gut geschrieben, fand ich. Man darf ja auch nicht vergessen, die Zeitleiste. Piper ist ja, glaube ich, zu 15 Monaten verurteilt oder so und sie hat ja, glaube ich, auch nichts dazu bekommen. Und das muss jetzt auf 7 Staffeln gestreckt werden. Das heißt, wir sind jetzt in ihrem Monat 6 oder so, Monat 7. Also das darf man nicht vergessen. Das kommt einem nicht so vor. Aber ich ich glaube, sie ist relativ weit und hat halt, wenn also etwas passiert, dann passiert das logischerweise schnell. Und sie hat ja auch in der ersten und zweiten Staffel sich sehr schnell entwickelt. Und ja, jetzt zwischendurch fängt sie noch an, Crack zu rauchen. Ja. Aber auch nur, das ist auch nur mal kurz so in einer Folge, dann ist das gleich wieder vorbei. Ja, aber das ist ja, da leidet sie ja wegen diesem Hakenkreuz-Branding, ne? Also ich meine, da ist sie einfach klassische Icarus-Syndrom, ja, dass sie einfach zu nah an der Sonne geflogen ist und sich zu viel eingebildet hat. Und das bereut sie jetzt und sie ist ja nachher wieder sehr, sehr still und sehr, sehr wieder eine Brave und lässt ja auch das Panty-Business dann sein. Lässt dann nur ihre lesbische Beziehung zu Alex nochmal wieder aufleben. Naja gut, ja, die ist halt da für sie, ne? Eh klar, weil die hat sie nicht gebraucht in ihrer Machtposition und Macht ist, der Platz an der Spitze ist einsam, das wissen wir. Das wissen wir seit wissen Walter wir. White und seit immer. Tony Soprano. Genau. Und ja. Na, ich finde Piper die uninteressanteste Figur eigentlich fast. Ja. Wahrscheinlich sind wir uns ja relativ einig, dass sie gut, dass sie zur Nebenfigur abgesunken ist. Ich finde auch immer noch schauspielerisch, finde ich es eigentlich wirklich mit am schlechtesten, was diese Taylor Schilling da immer. Also ich finde das völlig unglaubwürdig, ihre drei abwechselnden Gesichtsausdrücke, die sie da immer Betroffenheit und irgendwie mitgenommen und schockiert sein. Ja, was haben wir noch? Judy King, wo ich am Anfang der Staffel gar nicht mehr wusste, wer das überhaupt ist. Das war diese Fernsehköchin, die, glaube ich, die Insassinnen in der letzten Staffel immer ihre Sendung im Fernsehen geguckt hatten oder ihren Prozess da verfolgt hatten. Und dann wurde sie ja jetzt wirklich in Litchfield eingeliefert, hat aber schnell den Dreh irgendwie raus, wie sie sich sämtliche Privilegien sichern kann, indem sie dann so eine schöne, abgelegene, ja, was ist das, Zelle. Ja, sie hat nicht nur den Dreh raus, sondern sie kriegt es ja auch von, ja. Weil MMC sagt, wir wollen keine schlechte Presse. Da ist eine Multimillionärin mit riesigem Imperium hinter sich. Die ist nur für ein paar Monate da, also bitte. Ja. Und diese Zelle, die sie da kriegt, ist ja diese Zelle, wo Piper ganz am Anfang war, wo sie mit den alten Ladies, diese alten Ladies drin gewohnt haben, die dann immer die Neuankömmlinge bekommen haben. Das war dieser Raum. Miss Rosa. Und diese DeMarco, diese lustige, die ein paar lustige Szenen immer hat in jeder Staffel, aber über die wir sonst noch nicht so viel wissen. Und genau, also diesen Raum da kriegt sie und der ist auch irgendwie. Und der wird jetzt nett eingerichtet und so mit irgendwelchen Bubble-Maker. Aber ich fand die Judy King war irgendwie so ein bisschen ein Füllmaterial. Ja, also ich fand die besonders in dieser Serie. Und sie hat ich habe mir das aufgeschrieben, drei surreale Elemente irgendwie mitgebracht. Das erste war die Behandlung, die sie erfährt, die ich jetzt nicht surreal finde, sondern irgendwie schon vorstellen kann, dass das tatsächlich so passiert, dass speziell in diesem privatisierten Gefängnissystem es eine Sonderbehandlung gibt für prominentere Häftlinge. Weiß ich jetzt nicht, in welcher Form das hier möglich wäre. Also von Uli Hoeneß habe ich sowas nicht gehört, dass der irgendwie besonders bevorzugt behandelt wird. Der hat bestimmt auch so einen Wasseraufbereiter. Ja gut, aber bei uns laufen die Gefängnisse ja generell anders. Also ich meine, ein Wasseraufbereiter in der Zelle zu haben, ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Und dann diese Kochkurse, das ist ja prinzipiell eine gute Idee, aber dann kriegen sie keine Zutaten und keine Messer. Das ist halt so ein bisschen absurd. Dann macht sie so ein bisschen den MacGyver der Küche. Und macht das. Und dann diese, dass sie jetzt irgendwie den dummen Lustcheck um ihren Finger wickelt, verstehe ich. Aber dann driftet das Ganze in irgendwelche Sexorgien ab. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ein drogeninduzierter Dreier mit Yoga Jones. Ja. Also da haben sie sich, ich weiß nicht von was, etwas abgeschaut. Das hätte sie sich sparen können. Da finde ich es wichtiger, dass sie irgendwie mehr auf dieser sozialkritischen Schiene bleiben. Ja, wir haben ja noch diese Rassismusgeschichte, wo dann Judy Kings alte Puppenshow da ausgegraben wird, ja, mit diesen rassistischen Figuren. Wo? Was auch dann, es führt dann irgendwie dazu, dass sie sich zwanghaft dann mit den schwarzen Insassinnen halt irgendwie pseudo anfreunden will. Ja, das kommt halt zu so halblustigen Verwechslungen, ne? Da, also diese, ach, das, so Verwechslungssachen muss man gut inszenieren. Und sie glaubt, sie wollen sie umbringen und sie wollen aber dieses eine Foto mit ihr machen. Und du hast halt so eine komödiantische, das funktioniert aber nicht, finde ich. Ja, es soll halt eine Comedy-Serie sein. Ja, sie versuchen es. Und das, was man halt wirklich sieht, ist diese, sie befinden sich auf so einem Trapez zwischen Hardcore-Themen mit echten, harten Auswirkungen auf eben sogar Leib und Leben und auch absoluten wichtigen gesellschaftspolitischen Themen. Und auf der anderen Seite geht es dann um so Teenager-Themen, wie dass die beiden Damen sich da streiten darüber, wer seine Schuhe am Boden stehen lassen darf. Also das hat dann, das kriegt dann wieder so viel Raum, wo du denkst, solche Konflikte gibt es sicher. Oder ob das Judentum oder der Islam die wahre Religion genau, ist. Genau, diese, das ist absolut absurd. Ja, die wegen dem Essen zum Judentum konvertiert ist. Ist jetzt plötzlich überzeugte Jüdin geworden. Ja. Also, das, naja, obwohl, die finde ich eigentlich immer lieber, lustig, diese Figur. Black Cindy ist es doch, die finde ich eigentlich immer lustig. Die ist, ja, ganz schön anstrengend, aber auch lustig, ja. Aber mir wäre es lieber, wenn sie sich zur Dramaserie entwickeln würden und das Ganze einfach ernst angehen würden. Aber es geht schon immer mehr in Richtung Drama, finde ich. Also besonders viel Comedy war jetzt vor allem in den letzten Folgen hier nicht mehr drin. Sie haben vor allem am Anfang haben sie immer noch diese Comic Relief Momente, aber das wird ja doch immer düsterer, je weiter die Staffel voranschreitet. Ja, und ich meine, wenn du so eine liebe Geschichte über den Alltag im Gefängnis machen willst, das könnte auch funktionieren, ja. Dann musst du das aber so aufziehen, aber wie... Aber die sind doch auch alle einfach viel zu lieb. Also um das jetzt wirklich mit Ost zu vergleichen oder halt irgendwie wirklich ein hartes, realistisches Gefängnisdrama, dafür sind ja auch einfach die ganzen Insassen einfach viel zu sympathisch. Aber wir kriegen ja einen kurzen Einblick in diese Maximum Security. Schuh ist was anderes wieder. Maximum Security ist das, wo Nikki und Stella drin sitzen. Wo Nikki sich ja frei bewegen kann. Aber es ist alles viel. Sie haben keinen Hof. Sie haben nur diesen Betonhof mit dem Gitter drüber, aber sie haben keinen Garten, ja. Und sie haben halt ihre Jobs, aber ansonsten haben sie ihre Zellen und das war's. Ja? Mhm. Also das ist diese Maximum Security. Und Schuh ist diese Einzelhaft. Mhm. Entweder zum Selbstschutz oder zum Schutz vor der anderen. Da haben wir dann Sophia. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, warum die da eingeliefert wurde. Na, sie hatten ja irgendwie die Medikamente gestrichen aus den Firmengründen, ne? Dass sie irgendwie andere Medikamente. Und dann ist sie irgendwie auch viel provoziert worden, speziell von Gloria. Und Gloria hatte ja nachher so sehr viel schlechtes Gewissen deswegen. Und der hat sich ja dann auch bemüht, die ganze Staffel lang sie... Und Gloria war ja böse, weil das war ja mit ihren Kindern, die immer gemeinsam gekommen sind. Und Sophia hat dann gesagt, nee, sie möchte das nicht mehr. Beziehungsweise die beiden Kinder haben sich gegenseitig schlecht beeinflusst. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer der böse Gott, war. Du hast echt ein wesentlich besseres Gedächtnis als ich. Sorry. Das Problem an diesem Netflix-Modell ist einfach immer... Da guckt man innerhalb von einer Woche die komplette Staffel und dann vergehen wieder 51 Wochen, bis die nächste Staffel kommt. Da habe ich doch alles schon wieder vergessen. Aber der Vorteil am Netflix-Modell ist, dass du es jederzeit wieder schauen kannst. Man kann ständig nochmal von vorne gucken. Also, und ich finde auch jetzt absolut nichts Unanständiges dabei, sich so eine Staffel mal oder so eine Serie zum zweiten Mal anzuschauen. Ja, ich gucke es, glaube ich, nochmal komplett, wenn es dann mal durch ist. Aber das dauert ja noch ein paar Jährchen. Genau. Dann denke ich, wer ist dieser Typ da am Anfang gewesen? Ist der nicht, was, gucke ich jetzt American Pie oder was ist das hier für eine Serie? Genau, ja. Zum Glück kam ja auch Pipers ganze Verwandtschaft. Der Bruder kam nochmal in einer Szene am Telefon. Zum Glück, sonst kam überhaupt keiner mehr. Die Eltern haben wir nicht mehr gesehen. Diese komische Freundin haben wir nicht mehr gesehen. mit der sie, glaube ich, dieses, was war das da, Seifending da aufgezogen hatte. Ja, mit der ist doch der Larry jetzt Ja, zusammen, oder? War das nicht so? richtig. Ja, Ja. die hätte man ja trotzdem noch mal zeigen können, aber das ist alles hinten rüber gefallen. Ja, aber ein zu wenig an Handlung können und an zu wenig an Figuren können wir uns Das nicht ist beschweren. richtig. Also. Wir haben noch diverse andere Figuren. Wir haben Ich zum Beispiel auch noch Lolly, heißt sie doch, glaube wollte ich. gerade sagen, ich habe nämlich aufgeschrieben aus dem Gedächtnis, von wem wir aller Backstory erfahren haben, weil mich das doch interessiert hat und ich finde die auch immer recht gut. Die Backstories und auch in die Handlung dann immer hineingreifend, finde ich das wirklich, wirklich gut. Und Lolly fand ich wirklich spannend, wie sie da immer weiter abgedriftet ist in den Wahnsinn. Ja, und sie bringt ja am Anfang diesen Wärter um, eigentlich um Also, die Alex wir zu glauben am retten. Anfang, dass sie ihn umbringt, ja. Ach ja, es ist ja noch komplizierter, okay. Ja. Wir sagen jetzt einfach mal, sie bringt den um, so, Aber es ist fertig. auch ich fand es dann auch spannend, dass diese unkontrollierbare Geisteskranke ist diejenige, die ganze Operation auffliegen lassen kann, aber sie ist auch gleichzeitig ein sehr willkommener Sündenbock. Und sie kommen ja dann am Ende damit durch, ne? Dass sie ihr diesen Mord unterschieben, was jetzt Alex nicht unbedingt langfristig hilft, aber zumindest mal kurzfristig. Aber langfristig ist ja ihr ehemaliger Auftraggeber immer noch daran interessiert, sie umzubringen. Also. Und zum Glück wird ja wenigstens Lolly nicht umgebracht. Da gibt es ja noch diese Pläne, oder sie überlegen ja dann mit Red zusammen. Und wie heißt diese, die sowieso schon mehrere Morde, glaube ich, auf dem Gewissen hat? Ist das Irma oder nein, nicht Irma, aber so ähnlich. Also, das Diese ist ba ja, die ist ja auch diese so mit eine. dieser Halstätowierung. Die ist ja eine Bikerin. Die ist ja aus. Aber die hat doch, glaube ich, irgendwen umgebracht, wenn ich es richtig Ja, verstanden habe. die ist ja, die hat erzählt, sie hat schon mehrere Leute umgebracht, also in der Staffel hat sie es wieder erzählt, aber sie hat schon vorher erzählt. Und da gab es ja öfter die Situationen, dass diese alten Ladies immer total unterschätzt werden. Da gab es ja auch eine Han. Und sie ist quasi die letzte dieser alten Ladies, weil eine ist irgendwie ja freigelassen worden, die war ja so, war, die so geistig verwirrt war. Und dann gab es die, eine Wo ist ist dann. eigentlich die aus Emergency Room geblieben? Das habe ich mich auch diese Staffel gefragt. Yvette Freeman, die Schwarze, die ist auch nicht mehr da, die alte Frau. stimmt, ja, die ist auch nicht mehr, die habe ich auch nicht gesehen, ja. Die scheint jetzt in Rente gegangen zu sein. Hat die Writers Guild jetzt ihr doch ihren Rentenantrag bewilligt anscheinend, nachdem sie 15 Staffeln lang ja die Krankenschwester bei IA gespielt hatte. Entschuldigung, ich muss einfach in jedem Podcast IA Ist unterbringen. völlig okay, ist völlig Ja, okay. ich habe übrigens immer noch nicht in dieser Namensliste herausgefunden, wie jetzt diese Frau mit der Halstätte. Ah, Frieda ist Frieda, es, nicht Irma, glaube ich. ja, genau, Frieda. Und ja, die ist ja, ich hoffe, von der sehen wir in der nächsten Staffel dann Backstory. Es würde mich jetzt Ja, sehen, von der haben sonst. wir ja immer noch keine Backstory gesehen. Sons of Anarchy. Die überlegen ja jedenfalls dann alle zusammen, ob sie jetzt die Lolli da umbringen sollen, weil sie da ein zu großes Sicherheitsrisiko ist. Aber zum Glück für uns, oder ich weiß nicht, für sie, landet sie ja dann nur in diesem In der Psychiatrie. Psychiatrieabteilung. Ja. Neben Suzanne, ne? Und Crazy Eyes, von der wir auch Backstory sehen und jetzt einmal sehen, dass das für sie eigentlich ganz gut ist, dass sie hinter Gittern ist, weil sie Da sehen einfach. wir nämlich, wie sie oder was denn der Vorfall war, der sie Ja. in den Knast gebracht hat. Das Und Interessante das. ist, wir sehen ja nicht unbedingt immer, was die tatsächlich jetzt die Gründe für die Verhaftung sind. Das sehen wir ja nicht immer. Oder warum sie da jetzt sind, aber wir sehen halt immer einen wichtigen Teil der Backstory, ne? Also bei. Ja, manchmal ist es ja so fortsetzungsmäßig. Von Suzanne hatten wir ja, glaube ich, schon mal eine erste Rückblende in Ja, einer als früheren kleines Staffel. Kind hatten wir von ihr schon eine, Wie ja. sie adoptiert wurde oder was das war. Und dann sehen wir diesmal halt, ja, sehr, sehr traurig eigentlich diese Backstory, oder dass sie ja eigentlich gar nicht, also nur reinen Herzens war und dann trotzdem dieser Naja. kleine Junge dran glauben Aber musste. halt auch massiv, massiv gefährlich, ne? Also, dass man da, wie soll ich sagen, dass man sie wegsperrt oder zumindest unter sehr guter Betreuung Tja, bei uns würde hätte man sie sie sein wahrscheinlich müssen, eher ja. therapieren, statt sie da jetzt in so ein Gefängnis zu sperren, oder? Ja, eh. Oder halt in eine geschlossene Anstalt, ne? Also, genau, das ist wieder das, was ich vorher gesagt habe. Sie kommt aus einem Milieu, wo sich keiner drum interessiert und sie ist halt, steht dann vor Gericht und irgendjemand sagt, na, die ist schon. Oder sie hat vor Gericht vielleicht gerade einen klaren Moment und ist zurechnungsfähig. Und schon schaut keiner mehr drauf, ob sie nicht eigentlich eine sehr teure, spezielle Hilfe bräuchte. Ne? Und Ich das meine, ist die hat sich genau. schon da in diesem Job an dem Counter da in dem Supermarkt schon über sehr seltsam verhalten. Also, ich weiß nicht, ob Ja, man aber da sie war nicht. nicht. Aber der Job war perfekt für sie und sie hat sich dort auch wohl gefühlt. Und dann ist sie halt so weit gegangen, dass sie gesagt hat, wenn ich mich hier wohlfühle, dann will ich mich auch die restlichen 16 Stunden vom Tag wohlfühlen und mache das halt auch in meiner Freizeit. Und das war dann das Problem. Und das ist das, was sie nicht begriffen hat. Oder wo sie einfach diese Grenze nicht ziehen kann. Und was sie dann halt, wie gesagt, die meisten Leute sind einfach harmlos, aber in dem Fall ist es halt wirklich, wirklich blöd ausgegangen und vermutlich tödlich ausgegangen für ein Kind. Mir würde das ja schon Angst machen, wenn ich in Karstadt reinkomme und da würde so eine Frau mich so begrüßen. Da würde ich ja denken, meine Ja, Güte, ich wobei kaufe wir, bald woanders ein. wobei ich Obwohl in Amerika ist das ja mit der übertriebenen Freundlichkeit noch ein bisschen stärker oder wesentlich stärker ausgeprägt als bei uns hier. Ja gut, da Vielleicht fällt sind das die dann nicht so Supermärkte ja auch auf. anders organisiert. Also bei uns würde uns das irritieren, weil wir es nicht gewohnt sind. Bei Ne? uns ist man gewohnt, wenn man im Baumarkt irgendwas fragt, dass die Mitarbeiter sich abwenden und wortlos einfach in die andere Richtung Ja, gehen. oder von der Verpackung lesen, was du gerade gefragt hast. Im Technikmarkt. Solange die überhaupt wissen, wo irgendwas steht, bin ich eigentlich schon zufrieden. Ja. Aber es gibt immer wieder Okay. die schöne Ausnahme. Und beim alle 50 Mal erwischst du diese eine schöne Ausnahme, der oder die dann wirklich hilfreich ist. Ja. Wir hatten noch, ich habe mir aufgeschrieben, wessen aller Backstory wir gesehen haben. Also Suzanne, Crazy Eyes, Lolly, Healy als Kind. Fand ich auch spannend, wie er mit Geisteskrankheit auch umgeht und woher Und das er dann kommt. schließlich selber in der Psychiatrie landet. Sich selber einweist, ja. Ja, okay. Nach diesem merkwürdigen Selbstmordversuch, das war ja auch ein bisschen dick aufgetragen. Ja, Also. aber er ist überhaupt von Anfang an ein sehr instabiler und sehr merkwürdiger Charakter gewesen. Also am Anfang habe ich ja überhaupt nicht verstanden, warum er so einen Hass auf Lesben hat. Und vor allem, wenn er gerade in einem Frauengefängnis arbeitet, damit nicht selber irgendwie zurecht schon lange seinen Frieden geschlossen hat und einfach das akzeptiert hat, auch wenn er es nicht mag. Das ha haben sie dann irgendwie relativ gut erklärt und dann haben sie seine russischen Probleme und jetzt hatten wir seine psychischen Probleme. Also der ist ein bisschen anstrengend gewesen. Und Der wir kann. lernen daraus, es hilft auch nichts, Sozialarbeit zu studieren, um sich selber zu therapieren. Ja, das stimmt. Und dann haben wir noch, die fand ich eigentlich einen ganz netten Abschluss. Die Be noch einmal, wir hatten von ihr ja schon eine Backstory von Pusey. Und wir haben jetzt noch ein bisschen mehr bekommen und dieses. Wir haben sie jetzt, wie sie eine traumhafte Nacht in New York Genau. verbringt. Eine zauberhafte Nacht, oder wie Und soll was man sie. sagen? Und da haben uns natürlich auch, also ich meine, das war natürlich auch ein etwas manipulativer Kurzfilm. Weil man uns halt wirklich den Charakter noch einmal als sehr, sehr liebenswert näher bringen wollte. Zum Und Schluss blickt sie uns ja noch ja, direkt an. sie hat ja, genau, sie hat ja Drogen dabei, aber das spielt ja alles keine Rolle, weil sie ja alles zum Selbstgebrauch und es ist ja nur Marihuana und was auch immer. Also darüber denken wir ja gar nicht mehr nach. Und ich meine, das darf man auch nicht vergessen, sie ist eine Kriminelle. Und warum sie im Gefängnis ist, wissen wir ja nicht, weil vermutlich sind es Drogen, aber. Das wird auch Was wir nie ja mehr ursprünglich von ihr aufgeklärt. wussten, war, dass sie ja eigentlich einen Mord versuchen wollte, aber das hat ihr Vater ja verhindert. Das wissen wir aus der zweiten Staffel, glaube ich. Das weiß ich auch schon gar nicht mehr. Na, sie hatte ja eine Freundin und eine deutsche Freundin und sie war ja in Deutschland Daran stationiert. kann ich mich erinnern, ja. Die Genau. sprach doch auch so nett Deutsch. Und ihr Vater wurde. Oder ihr Vater. Warte, wie war das? Ihr Vater wurde. Egal, es war irgendwas, Der irgendein. lebt auf jeden Fall Ja, noch. aber der Vater wurde nicht befördert oder versetzt wegen ihr oder so. Ja, Gucken irgendwie. uns dann vielleicht die zweite Staffel auch nochmal an. Und von Brooke erfahren wir ja auch was Brooke natürlich wichtig, dass wir von ihr auch noch Backstory erfahren, weil sie ja die jetzt die Freundin von Pusey wurde und sie ja, also von Anfang an der Staffel. Das heißt, die war jetzt in den 13 Folgen eigentlich immer an ihrer Seite. Und die ist natürlich, leidet jetzt immens und die hat ja schon sehr viel gelitten. Und dann haben wir noch diese ganzen Puerto Ricanerinnen und Maritza haben wir da noch die Backstory. Blanca fand ich sehr gut, die Backstory von Blanca, weil man ja erst, ich dachte erst noch, als sie läuft da ja immer mit dieser völlig zerzausten Frisur, die so aussieht, als wenn sie sich noch nie die Haare gewaschen hätte. Das wird ja auch immer thematisiert, dass sie sich nicht duschen geht. Da dachte ich, wie sie da rumläuft, das ist wirklich mutig. Hier haben wir mal so eine völlig unattraktive Schauspielerin. Dann sieht man sie plötzlich in dieser Rückblende und sie ist dann so ein bisschen gepflegt und gestylt und sieht eigentlich plötzlich total gut aus. Und dann ja halt dieser sehr interessante Handlungsstrang, wie sie dann eigentlich von ihrer weißen, also sie arbeitet da als Haushälterin bei so einer alten, weißen, reichen Dame und wird von ihr eigentlich total manipuliert und so total ausgenutzt. Ja, wenn du alles immer schön brav machst, wie ich es dir sage, dann werde ich dich dann auch als Erbin einsetzen, weil ich ja eh meine Familie, mich irgendwie mit meiner Familie eins auswischen will und die erben nichts und so. Und wie sie sich dann zum Schluss die so praktisch den Spieß dann umdreht und dann halt einfach macht, was sie will, fand ich schon ziemlich großartig. Und das korrespondiert ja dann auch wieder sehr schön halt mit der Gegenwartshandlung, wo sie sich dann halt auch nichts gefallen lässt und dann halt diesen stillen Protest da, ich weiß nicht, wie viele Tage sie da auf diesem Tisch steht, dann in der Cafeteria. Und ja, ganz am Anfang der Serie hatten wir alle geglaubt, sie wäre vom Teufel besessen. Und sie hat immer auf der Toilette mit dem Teufel gesprochen. Und dann hat sich herausgestellt, sie hat mit ihrem Freund Diablo telefoniert. Und den Diablo lernen wir ja auch kennen. in dieser Rückblende. Ja, was haben wir noch? Nikki taucht wieder auf. Nach ungefähr der Hälfte der Staffel, glaube ich. Nachdem sie 6, 7 Folgen lang immer die Schauspielerin im Vorspann stand, ohne dass sie überhaupt mal auftauchte. Scheint sehr gut verhandelt zu haben. Dann taucht sie wieder auf. Ich glaube, in der ersten Folge, wo sie wieder auftaucht, hat sie dann auch genau ein Wort oder einen Satz irgendwie. It's you oder so. Dann ist sie wieder weg. Dann wird sie aber tatsächlich irgendwann dann wieder entlassen aus diesem Hochsicherheitstrakt. Also ich habe verstanden, warum sie Nikki und Sophia quasi beseitigt haben, ohne sie umzubringen. Einfach weil die beiden Charaktere sehr sehr mächtig und sehr raumeinnehmend waren und sie, glaube ich, einfach Platz machen mussten. Und ich fand die Lösung, sie jetzt abzuschieben, gar nicht so schlecht. Also ja, und um noch ein bisschen Kritik an diesem Einzelhaftsystem zu äußern. Genau, also das hat gut miteinander funktioniert. Und was ich auch mitbekommen habe, war, dass Laverne Cox, heißt sie ja, die Darstellerin von der Sophia, dass die hat ja auch sehr, sehr viel zu tun als Transgender Postergirl im Moment. Sie hatte, glaube ich, irgendeine Stammrolle in irgendeinem neuen Piloten. Ich weiß aber gar nicht, da gab es noch diverse Umbesetzungen. Und die hat auch so viele Gastauftritte gehabt und sehr viele Sendungen, also oder keine Ahnung, Bälle und Events moderiert und ja, wurde auch viel geschrieben über sie und die hat einiges am Kasten, aber sie ist halt auch jemand, der ist jetzt einmal eine Person da und die wird dann, ich will jetzt nicht sagen ausgenutzt oder halt wirklich, wirklich sehr, sehr stark beansprucht, für ein Thema zu sprechen, das besprochen gehört. Und das, glaube ich, ist im letzten Jahr ein bisschen passiert. Und ich glaube, dadurch haben sie auch einfach, also ich glaube, das hat sich einfach gut zusammengefunden. Du hast das Thema, du hast die Protagonistin für das Thema in der Realität und du hast die, hast ein Thema, ein zweites Thema, nämlich dieses Einzelhaft und kann man gleich in sehr wenigen Drehtagen auch noch abhandeln. Also. Und die Notwendigkeit im Cast mal irgendwie ein bisschen durchzulüften, oder? Aber ich verstehe nicht ganz, wieso führt man ständig noch neue? Warum kommen in jeder Staffel noch irgendwie 10 neue oder 8 neue Insassinnen immer noch wieder dazu? Und sie bauen eine neue Hütte. Das ist ja das Nächste. Sie bauen eine neue Baracke. Ja, stimmt, es sollen ja noch wesentlich mehr Häftlinge dazukommen. Das heißt, wir können in zwei Staffeln vielleicht wieder noch so einen neuen Schwung haben, ja. Na, wenn es gut läuft, haben wir dann in den letzten Staffeln Piper überhaupt nur noch mal so ganz am Rande. Ja, aber sie wird halt entlassen und sie machen die Serie weiter. Also ja, dann machen die Serie einfach ohne sie weiter. Ja, warum nicht? Ich meine, brauchen tun wir sie nicht. Also, ist irgendwer wirklich unverzichtbar für dich? Also, sie könnten Red rausschreiben, sie könnten... Nein, Red kann man nicht rausschreiben. Sie könnten Pensataki rausschreiben, sie könnten jeden rausschreiben. Wir können Red nicht rausschreiben, dann müsste ja die Frau Malgo wieder auf irgendwelchen Star Trek Conventions rumtouren. Naja, gibt's das können wir ja nicht antun. Nein, aber sie haben ja auch die Mutter von Dainara haben sie auch entlassen. Ja, aber das ist ja noch ein interessanter Handlungsstrang, es geht ja bestimmt noch weiter. Ich hatte eigentlich diese Staffel schon damit gerechnet, dass das wieder völlig schief geht mit der Resozialisation und sie dann wieder am Ende der Staffel wieder im Gefängnis landet. Aber dieses, ich bin unfähig draußen zu leben, also ich finde, sie haben irgendwie so eine Art Skill gegeben und diese Frau ist einfach ein furchtbarer Charakter und hat ja null Problembewusstsein und null, also sie ist auch so nicht, naiv kann man es nicht mehr nennen, dafür ist sie schon zu alt, um es naiv zu nennen, aber es ist einfach so, wie soll ich sagen, sie erkennt ein bisschen Realitätsbewusstsein fehlt ihr ein wenig, ja, Realitätssinn. Und ich glaube schon, dass es das mit ihr gewesen ist. Also das, was sie draußen erlebt, das ist ja auch nochmal eine eigene Perspektive, über die man ja auch noch lang diskutieren kann. Wie geht man danach mit Leuten um, wenn man sie entlässt? Das hatten wir ja auch schon angedeutet, als sie unabsichtlich in der dritten Staffel, glaube ich, diese eine von diesen Meth-Heads entlassen haben. Und Caputo musste sie dann einfangen mit Danny gemeinsam am Bahnhof. Und sie saß dann halt nur so und alle kriegen diesen roten Pullover und diese komischen blauen Hosen, die niemanden passen, niemanden stehen. Und kriegen alle irgendwie $40 und eine Buskarte. Also da, ja, das ist viel wert. Naja, nicht, wenn du irgendwo in der Pampa bist. Und die, ihre Tochter, die Daya, die kam ja auch völlig zu kurz ein. Oder die, naja, aber nicht zu kurz, aber die kam, bis sie dann plötzlich in der vorletzten Szene, dann wird sie plötzlich in so eine Schlüsselposition geschoben für den großen Cliffhanger. Das ist natürlich, wir haben aber, sie war ja quasi so eine sehr große Figur, in den ersten Staffeln. Also, dass sie jetzt mal ein bisschen Pause bekommen hat, finde ich ganz gut. Dass wir haben uns an ihr irgendwie satt gesehen. Ja, eine schlechte Formulierung, aber dadurch, dass ich ja alle diese Charaktere gut finde, ja, und manche halt ein bisschen besser und manche ein bisschen schlechter, aber ich habe eigentlich so im Großen und Ganzen bin ich extrem zufrieden mit der Serie. Und findest alle sympathisch. Ich find, jeder hat was zu bieten. Wirklich. Auch die Nazis, auch die White Trash Girls. Naja, die Nazis sind noch nicht so sind noch nicht so etabliert, ja. Aber die Pensataki war am Anfang wirklich einfach nur furchtbar und aus der wurde ja ordentlich was, finde ich. Da haben wir ja auch noch einen sehr interessanten, eigentlich ziemlich kontroversen Handlungsstrang hier. Sie versöhnt sich ja wieder mit dem Officer, der sie vergewaltigt hat. Charlie heißt er, glaube ich. Ja, aber da gibt es eine sehr, also könnte man sehr kontrovers diskutieren, diese eine Szene dann, wie sie da, ich glaube, Big Boo passt draußen auf und sie ist mit Charlie da alleine irgendwo in der Küche, weiß ich, wo das ist. Mhm. Und dann küsst sie ihn und dann meint er so, er müsste sich gerade sehr kontrollieren, nicht einfach über sie herzufallen. Da ist es ja jetzt die alte Frage, darf man seinem Vergewaltiger verzeihen oder ist der überhaupt fähig, sich zu ändern oder ist das nicht von vornherein ein schlechter Mensch, wenn er das einmal getan hat? Und du hast ja, das Spannende ist, Boo hat ja ihr ganzes Leben quasi so eine Art Kampf geführt und immer versucht zu definieren, was ist Frauen gegenüber richtig und wie behandelt man Frauen, egal ob sie jetzt sich damit auseinandergesetzt und Boo kommt ja auch aus einer eher ein bisschen intellektuelleren Schicht. Und Pensatucky, das haben wir ja in den Rückblenden gesehen, hat ja null Ahnung von Sexualität. Also die hat ja wirklich ein komplett verschobenes Sexualitätsbild. Wie geht sie, also das hat ja damit angefangen, dass sie einfach Verhütung, null Thema, deswegen hatte sie ja auch x Abtreibungen. Dann hatte sie diese, sie lässt sich Vögeln für Soda, also für Limonaden. Oder dieses, sie hat da diesen Freund, einmal diesen Freund, der irgendwie nett zu ihr ist, da ist sie aber schon sexuell erfahren, aber eigentlich hat sie keine Ahnung. Und dann schauen sie einmal Porno und dann ist das für sie gleich eine Schweinerei. Also diese Erziehung, die sie da hatte, ist absolut faszinierend. So christlich erzogen. Sie hat doch immer dieses Kreuz umhängen. Nee, christlich. Christlich ist... Also sie ist einfach nicht erzogen oder sie ist sehr, sehr, sehr komisch erzogen. Und das, was sie sich dann selber beigebracht hat als Jugendliche oder die Erfahrungen, die sie gemacht hat, sagt sie nicht einmal sinngemäß, dass die Männer nett zu ihr sind, wenn sie quasi sich sexuell hergibt und dass sie dann nicht nur nett sind, oder sondern weil sie sonst nur Gewalt offenbar kennt oder nur nicht nette Männer. Und sie sind dann nett, wenn sie mit ihr Sex haben können und dann geben sie auch noch was dafür. Und sie ist halt offenbar limonadensüchtig. Ja, das hat man ja auch so gesehen. Sie hat ja jetzt auf jeden Fall so einen Lernprozess durchgemacht. Ja. Aber sie ist immer ist ja nicht uninteressant, dort. Wie sie den Charlie dann da konfrontiert am Anfang der Staffel. Und der so versucht sich das selber irgendwie schön zu reden, dass das auch gar keine Vergewaltigung gewesen wäre. Als sie ihm dann diese Frage stellt, wenn er die Zeitmaschine benutzen könnte, an welchem Punkt seines Lebens würde er sich zurückbeamen, dann kommt er mit irgendeiner komischen, weiß ich nicht, irgendwas Nebensächliches, was ihm einfällt. Und er denkt halt gar nicht daran, dass er diese Vergewaltigung ungeschehen machen würde. Ja. Oder will sich das selber, glaube ich, nicht eingestehen. Mhm. Weil, dass er irgendwelche gewalttätigen Triebe hat, das scheint ihm ja schon irgendwie klar zu sein. Aber so richtig steht er halt nicht dazu. Aber ich finde diesen Kontrast Boo und Pensatucky finde ich halt super. Dass die beiden quasi jetzt so ein Duo sind. Und wir haben ja irrsinnig viele Duos, immer so, wir haben alle diese Insassen immer in Pärchen unterwegs, die miteinander irgendwas tun. Weil Flacker und Maritza sind ja so ein Pärchen, die halt nicht immer sehr viel Raum bekommen, aber in der Staffel haben wir die Backstory von Maritza erfahren, die ich irgendwie sehr lustig fand. Diese Autodiebstähle, die sie da... diesen Plan, den muss ich mir echt mal merken. Bis ich den Plan erstmal geschaut hatte, war gar nicht so einfach. Ja, wir könnten jetzt alle aufzählen, aber... Ja, Suzanne und Maureen haben wir ja auch noch. Und ich meine jetzt gar nicht sexuelle Pärchen, sondern ich meine einfach nur so Duos, die... Weil Boo und Pensatucky sind ja nicht notwendig, sind ja kein sexuelles Pärchen, sondern die sind so ein Missionspärchen. Also die sind auf Women on a Mission quasi. Oder zumindest haben ein gemeinsames Thema, nämlich die Vergewaltigung von der einen. Beziehungsweise sie wollen ja auch die Maritza vor Vergewaltigung schützen. Aber der hat ja sich... Wie heißt er? Charlie? Nein. Charlie heißt er, glaube ich. Der hat sich ja nicht dann ferngehalten von der anderen, ja. Also der hat diesen Fehler einfach nicht mehr wiederholt und auch, ja, dafür hat die halt was anderes abbekommen, die musste dann das Mausebaby essen. Aber das war dieser sadistische Typ. Jo. Ja, so, jetzt haben wir, glaube ich, so die groben Handlungsstränge alle abgearbeitet. Ja, man kann viel drüber reden, ne? Also ich möchtest du noch ausführlich über einen Aspekt reden? Nein, ich bin Ich stelle mich aber gern zur Verfügung, wenn jemand von den Zuhörerinnen... Falls jemand anrufen möchte, also ist ja gar keine Live-Sendung, verflixt. Kann ich, wie ist der? Domian hat doch keine Sendung mehr, die könnte ich übernehmen. Thema heute, das Leben im Frauengefängnis. Ich würde gerne mit Leuten reden, die selber schon mal eine Haftstrafe abgesessen haben. Bitte ruft an. Die Serien... Notrufnummer. Game of Thrones ist vorbei. Hilfe, ich bin Binge-Watch-süchtig. Ja. Was mache ich jetzt? In einem Jahr kommt erst die neue Staffel, was soll ich bis dahin gucken? Genau, da haben wir Tipps. Jede Menge Tipps. Nein, ich mag Orange is the New Black. Ich mag Orange is the New Black besonders, wenn es gesellschaftskritisch wird. Ich habe allerdings nichts dagegen, hin und wieder diese eben kleinen Geschichten zu hören. Aber dann möchte ich jetzt nicht so belanglose Geschichten wie wir streiten uns darum, wessen Schuhe am Boden stehen, sondern finde ich es eher so. Oder auch diese, sie machen sich auf die Suche nach, wer da in die in die Duschkabinen scheißt. Das hatte so ein bisschen was Surreales, aber danach kommt heraus, dass das was mit Drogenschmuggel zu tun hat. Sowas finde ich gut. Es fängt ein bisschen komisch an und du greifst dir kurz an den Kopf und sehe ich das jetzt gerade wirklich? Diese beiden Crazy Eyes und Morello, die ja auch wirklich nicht alle Tassen im Schrank hat, machen sich da so detektivisch auf die Suche und haben keinen Plan, von was da eigentlich... Ein bisschen Krimi-Handlung muss einfach in jede Serie mit rein. Und die erste kompetente Person, die sie fragen, erklärt ihnen, was eigentlich los ist. Ja? Also... Ja, was wollte ich denn? Wollte da irgendwas zur Gesamtfazit ziehen? Eine super Serie. Ich habe ja eigentlich bei jeder Staffel das Problem, dass die erste Folge finde ich eigentlich immer die schwächste bei jeder Staffel bis jetzt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Entweder sind die Autoren noch nicht warm geworden oder ich bin noch nicht warm geworden. Okay. Oder ich habe seit letztem Jahr vergessen, wer diese ganzen Leute sind, die da rumspringen. Aber warum fandest du die erste Folge so schlecht? Die hat doch nahtlos angeschlossen an die letzte Folge der dritten Staffel. Also die haben die auch, glaube ich, direkt am Anschluss gedreht. Passierte nicht so wirklich was Bemerkenswertes, glaube ich. Naja, es war halt dieser Übergang. Es kamen diese Busse an mit den neuen Insassinnen. Der Mord war, glaube ich, oder dieser Totschlag war in der ersten Folge. Naja, reicht ja, oder? Naja, aber gab keine Piscatella wurde eingeführt. Ich weiß, ich brauche immer so ein paar Folgen, um irgendwie wieder warm zu werden. Und es ist ja eigentlich auch, der Aufbau ist eigentlich auch so, dass in den ersten Folgen wird immer irgendwie darauf hingearbeitet, was dann in den letzten Folgen sich dann zu einem großen Drama steigert. Also es ist, ich würde sagen, eigentlich also dafür, dass ja eigentlich immer relativ viel passiert oder ständig zwischen 10 verschiedenen Handlungssträngen hin und her gesprungen wird, ist aber eigentlich doch ein relativ langsamer Story-Aufbau. Mhm. Also ja. So richtig, dass ich dann wirklich drin bin und mitgefesselt werde, ist dann eigentlich immer erst so nach der Halbzeit. Also ich fand diesmal auch eindeutig, so die letzten 3 Folgen waren eigentlich die stärksten. Ja, gut. Und das davor war es immer so ein bisschen schwankend. Dann manchmal habe ich mich gefragt, was soll die Folge jetzt eigentlich so? War irgendwie nicht so besonders. Und dann gibt es halt mal wieder eine stärkere Folge, aber so richtig, dass ich wirklich so richtig hundertprozentig überzeugt war, das war eigentlich dann so bei den letzten 4 bis 5 Folgen, würde ich sagen. Kann man Sachen streichen? Ja, absolut. Man kann jede Menge streichen. Also man könnte das wirklich stark komprimieren. Kann man Figuren streichen? Ja, aber ich würde mir schwer tun, jetzt, keine Ahnung, 3 würde ich vielleicht zusammenkriegen, 5, 10, die man wirklich rausstreichen kann und irgendwie in 5 Folgen alle entlassen oder in die Schuhe abschieben oder sonst irgendwas tun kann, würde mir schwer tun. Ja, alle haben ihren Charme, also jetzt nicht unbedingt Charme jetzt im positiven Sinne, aber ihre... sie haben irgendwas, was mich ihnen gerne zuschauen lässt. Und ich meine das jetzt wirklich nicht deren Attraktivität oder so. Sondern aber das macht das Ganze natürlich auch so ein bisschen unrealistisch. Das war das, was ich vorhin schon meinte. Am Anfang gab es ja, in der ersten Staffel gab es noch so ein paar klare Gegenspielerinnen oder Antagonistinnen. Pensataki zum Beispiel gegenüber Piper. Oder Red war ja auch am Anfang eigentlich eher sehr negativ gezeichnet. Und die hat man aber alle, die sind dann eigentlich alle so sympathisch im Laufe der Zeit gezeichnet worden, dass man die ja alle irgendwie ins Herz geschlossen hat. Und das ist natürlich aus dramaturgischer Sicht nicht besonders gut, weil man hat eigentlich gar keine Gegenspielerinnen mehr. Oder da muss dann halt von außen dann so eine Judy King oder in der zweiten Staffel dann diese Vi, die muss dann praktisch immer so eine Staffelhauptfigur nochmal immer eingeführt werden von außen, weil man von dem Stammpersonal eigentlich inzwischen alle so liebenswert gezeichnet hat, dass da eigentlich gar kein dramaturgisches Potenzial mehr oder gar kein dramatisches Potenzial mehr gegeben ist. Also so einen Race War aufzubauen, fand ich zwar irgendwie logisch, wenn man sich mit irgendwas über amerikanische Gefängnisse weiß, das macht absolut Sinn, aber es ist halt, ja, wenn sie jetzt wirklich beginnen, sich gegenseitig abzustechen am laufenden Band, dann sind wir halt wieder bei Oz. Und dann schaue ich halt lieber gleich aus. Ja? Das will man ja auch nicht, genau, das will man ja also, nicht sehen. Und da fand ich das jetzt so, wie das war. Es gab zwar diese, wo viele Leute auf einem Fleck sind, gibt es Spannungen und diese Spannungen äußern sich dann auch leider entlang ethnischer Grenzen, aber am Schluss stehen sie ja alle zusammen. Ne? Auch das sieht man ja auch so schön, die Reihenfolge, in der sie aufstehen. Blanca ist die erste und dann Piper und Tasty und dann hast du schon drei Hautfarben auf den Tischen stehen und dann kommt die eine Hawaiianerin und dann kommt noch diese intelligentere von diesen Nazis, also nicht die mit den Haaren, die ohne Tätowierungen. Und dann der Nazi mit den Haaren. Und dann sehen alle, okay, das ist jetzt ein Gemeinschaftsprojekt. wir stehen jetzt alle auf und die Wärter sind aber, die sind alle weiß, ne? Fast alle. Also da ist es so eine, das ist das, was ich vorher gesagt habe, ne? Dass die, wer in welcher Position ist. Die Insassinnen sind hauptsächlich aus Minderheiten und die Wärter und die in den Machtpositionen sind alle weiß. Ne? Und jetzt nicht unbedingt aus einer besonders höheren Schicht oder so, weil ich meine, die sind ja auch alle irgendwelche Highschool-Abbrecher und so, aber und Leute ohne Studium oder mit sehr wenig Bildung. Oder mit Sozialarbeitsstudium, eigentlich fast genauso schlimm. Ja, das sind halt die ein, zwei Leute, die höhere Jobs haben, ne? Aber ja. Selbst diese eine von der White Pride-Fraktion, die mit den Haaren, die hat ja dann auch noch diesen großartigen Spruch, nachdem sie da diese gescheiterten Verhandlungen mit den Führerinnen der anderen Ethnien hat, kommt sie dann zu ihren Nazi-Freundinnen zurück und sagt, die waren eigentlich ganz nett alle. Und dann sagt diese eine Nazi-Frau, was? Das geht ja wohl gar nicht. Ja, so halt, dafür, dass es halt irgendwie Nigger waren die doch irgendwie sehr nett oder so. Also selbst diese Frau wird ja dann jetzt noch halbwegs sympathisch gezeichnet. Ja, dafür die beiden echten Nazis oder die beiden glatzköpfigen Nazis, die halt nicht. Ne? Ich hoffe mal, das wird jetzt nicht so weit geführt, dass wir die nächste Staffel total ins Herz schließen. Dann ist aber vorbei hier mit der Toleranz. Die liebenswerten Nazis. Also erst, wenn die sich Haare wachsen lassen und ihrer politischen Gesinnung abschwören, aber vorher möchte ich nicht, dass sie sympathisch gezeichnet werden. Mhm. Ja, insgesamt trotzdem natürlich eine sehr schöne Serie. Also schade, dass man jetzt wieder 50 Wochen warten muss. Die nächsten drei Staffeln sind, glaube ich, schon bewilligt. Mhm. Netflix war da sehr großzügig. Ja, es ist auch kein großes Risiko, ne? Also ich glaube, bei so viel Personal findet man jede Menge Geschichten, die man erzählen kann. Die Frage ist halt, dreht man an der Eskalationsspirale und lässt das Ganze wirklich Richtung Ost gehen? Oder bleibt man halt bei der Situation, dass es ein Comedy-Drama. Ein Comedy-Drama ist? Weil bei Oz war einfach überhaupt nicht lustig. Ja, also da gab es halt ein, zwei Charaktere, die ein paar schlaue Sprüche geschoben haben. Aber ja, richtig lustig war dort nichts. Und es war beinhart brutal und grausam. Sowohl zu den Protagonisten als auch den Zuschauern. Ja, aber ich finde, Oz ist trotzdem für mich ein ich empfehle es jedem, der den Magen dafür hat, auch als Kontrast, ja. Vielleicht sollten wir mal einen Oz-Podcast machen. Ich muss wieder gestehen, dass ich, glaube ich, nur die erste Folge gesehen habe. Die erste Folge ist ja hat für mich, ehrlich gesagt, meine ganze Faszination mit Serien. Das war so quasi mein serielles Erweckungserlebnis, die erste Folge. Die ist einfach so grandios. Und wie sie endet. Da muss man, wenn man über Oz redet, muss man über diese erste Folge reden. Da muss man sich spoilern, weil sonst kann man das nicht beschreiben. Aber wir driften jetzt ab. Ne? Okay, da kann ich ja mitreden. Ich habe ja die erste Folge gesehen. In den meisten Fällen reicht das ja auch, um über eine Serie ausgiebige Artikel zu schreiben. So, jetzt habe ich mich hier geoutet, meine Arbeitsweise. Es wird höchste Zeit, Schluss zu machen. Wir kommen nächstes Jahr dann wieder, glaube ich, mit Staffel 5 von Orange is the New Black. Mhm. Und, oder? Ich bin dabei. Das hörte sich nach so einem kritischen Grummeln an. Nein, das war ein zustimmendes, ja, ich bin dabei. Wenn es auf diesem Niveau bleibt, gucken wir gerne noch die nächsten Staffeln. Ansonsten macht Frau Jenji Cohn ja jetzt, glaube ich, noch auch eine Wrestling-Musical-Serie für dich. Oh ja. Du bist 80er ja Jahre der große Musical-Fan. Frauenwrestling. Es kann ja auch gar nicht genug Musical-Serien geben. Naja, aber jetzt starten ja jede Menge interessante Sachen im Sommer. Im Sommer wird uns nicht langweilig, auch wenn jetzt die großen Flaggschiffe von HBO gerade alle ausgelaufen sind, Game of Thrones Alle abgesetzt worden und sind. Silicon Valley und genau, also die sind da mal auf Pause und Netflix hat einiges zu bieten im Sommer. Und wir machen natürlich Podcasts. Ich darf gleich kurze Werbung vorausschießen. Nächste Woche gibt es einen Podcast zu einer Serie, die ihr vermutlich nicht erwartet hättet, dass wir das hier besprechen. Das werden dann der Georg und ich wieder machen. Eine Studio Wien Produktion wieder mal. Ein echter Wiener geht nicht unter. Naja, fast, fast. Eine kleine Spur weniger legendär, aber auch eine sehr Okay. gute Serie.